Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regen. Sie ist oft ein ganz hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark. Sie wird dich in die Knie zwingen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen. Wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Das ist das wahre Leben.